Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. Verse 10 teaches us this truth. Vers 10 lehrt uns folgende Wahrheit. Here is how God's children can be clearly distinguished from the children of the evil one. So lassen sich die Kinder Gottes klar von den Kindern des Bösen unterscheiden. It's really, really interesting. Es ist wirklich interessant. How the Bible here makes a difference between the children of the devil and the children of God. Dass die Bibel hier zwischen den Kindern des Teufels und den Kindern Gottes unterscheidet. In verse 9 he said that we have God's seed in us, we are God's children, therefore we don't sin. In Vers 9 sagt Johannes, dass wir Gottes Same in uns haben, wir sind Gottes Kinder, daher sündigen wir nicht. And here he tells us how we know whose children we are. Hier sagt uns, woran wir erkennen, wessen Kinder wir sind. How can we be distinguished? Worin unterscheiden wir uns? He says, anyone who does not demonstrate righteousness and show love to fellow believers is not living with God as his source. Er sagt, wer keine Gerechtigkeit zeigt und seinen Glaubensgeschwistern keine Liebe entgegenbringt, lebt nicht mit Gott als seiner Quelle. There are two things that he says here. Johannes erwähnt hier zwei Dinge. The first thing he says to demonstrate righteousness, and he's already talked about this in the same context. Das erste ist, Gerechtigkeit zu zeigen, worüber er bereits im selben Kontext gesprochen hat. Remember, here John says in the same context that if you are righteous, you will act righteously. Erinnere dich, Johannes sagt im selben Kontext, dass du, wenn du gerecht bist, auch gerecht handeln wirst. Now here he says, this is how we know whose children we are. Nun sagt dass wir daran erkennen, wessen Kinder wir sind. So the Bible says here that if you act unrighteously, you're not acting like the children of God, you're acting like a child of the devil. Die Bibel sagt hier also, dass wenn du ungerecht handelst, du dich nicht wie ein Kind Gottes verhältst, sondern wie ein Kind des Teufels. Now he goes back again to the subject of love, which of course is John's life passion. Dann kommt Johannes auf das Thema Liebe zurück, das natürlich die Leidenschaft seines Lebens ist. And show love to fellow believers is not living with God as his source. Und seinen Glaubensgeschwistern keine Liebe entgegenbringt, lebt nicht mit Gott als seine Quelle. John will talk more about the importance of loving our fellow believers as a true sign that we are Christians. Johannes spricht erneut darüber, wie wichtig es ist, unsere Glaubensgeschwister zu lieben, als wahres Zeichen dafür, dass wir Christen sind. My dear friend, allow me to encourage you. Mein lieber Freund, ich möchte dich ermutigen. How can we live with God as our source, who is love? Wie können wir mit Gott als unsere Quelle, der die Liebe ist, leben? If we do not earnestly and sincerely also love our fellow believers. Wenn wir nicht auch unsere Mitgläubigen ernsthaft und aufrichtig lieben. It doesn't even make sense. Das macht keinen Sinn. A God who is love, therefore every fiber of his being is love. Gott ist Liebe, daher ist jede Faser seines Wesens Liebe. And that God has put his DNA inside of you and inside of me. Dieser Gott hat seine DNA in dich und in mich gelegt. That means both of us have the DNA of perfect agape love. Das heißt, wir beide haben die DNA der vollkommenen Agape-Liebe. And the devil's DNA is hatred and evil. Die DNA des Teufels ist Hass und Böses. And when we don't truly love with agape love our fellow believers, we're not living by our DNA. Und wenn wir unsere Glaubensgeschwister nicht wirklich mit agape Liebe lieben, leben wir nicht nach unserer DNA. And this is what John is trying to make very clear to us. Genau das möchte uns Johannes sehr deutlich machen. So many people try to compensate their lack of love with so many other things they do. Viele Menschen versuchen, ihren Mangel an Liebe durch viele Dinge, die sie tun, auszugleichen. I recently said to somebody. Kürzlich sagte ich zu jemandem. I said I could build the biggest ministry in the world. Ich könnte den größten Dienst der Welt aufbauen. That doesn't give me the applause of heaven. Das bringt mir nicht den Applaus des Himmels ein. If I choose to learn to love better every day, that gives me the applause of heaven. Aber die Entscheidung, jeden Tag besser lieben zu lernen, bringt mir den Applaus des Himmels ein. You see, this person has committed the sin of adultery. Diese Person hatte Ehebruch begangen. And then that couple, they came to me for help. Und dann kam dieses Paar zu mir, um Hilfe zu erhalten. And the one who committed adultery lived with just terrible guilt and shame. Die Person, die den Ehebruch begangen hatte, lebte mit schrecklichen Schuldgefühlen und Scham. And I chose to do nothing else but just to love. Und ich beschloss, nichts anderes zu tun, als zu lieben. To love radically and love unconditionally. Radikal und bedingungslos zu lieben. And this person was so shocked by that. Diese Person war darüber so schockiert. I made this statement. Ich machte folgende Aussage. I hate the sin that you've committed, but I love you so deeply. Ich hasse die Sünde, die du begangen hast, aber ich liebe dich von ganzem Herzen. And then this person said, how can you even be like this? How can you love me anymore? Die Person antwortete, wie kannst du nur so sein? Wie kannst du mich immer noch lieben? Why do you still love me? Warum liebst du mich immer noch? And then when I said, daraufhin sagte ich, I can build the biggest ministry in the whole world when I stand before Jesus. If I haven't loved, I fail. Ich kann den größten Dienst der Welt aufbauen, aber wenn ich vor Jesus stehe und nicht geliebt habe, habe ich versagt. But John makes it even stronger. Aber Johannes drückt es noch stärker aus. John says, it shows as whose child you act, whether you love or whether you don't love. Er sagt, ob du liebst oder nicht liebst, zeigt, als wessen Kind du handelst. Look, he says, this is how the children of God and the children of the devil are distinguished. Er sagt, dadurch unterscheiden sich die Kinder Gottes von den Kindern des Teufels. My dear friend, allow me to tell you something. Mein lieber Freund, ich möchte dir etwas sagen. The Bible says that the Antichrist will come with deceiving miracles. In der Bibel steht, dass der Antichrist mit trügerischen Wunden kommen wird. I believe signs and wonders are very important when it comes to the preaching of the gospel. Ich glaube, dass Zeichen und Wunder sehr wichtig sind, wenn es darum geht, das Evangelium zu predigen. But let me tell you something. The devil can copy the supernatural too, but he cannot copy love. Aber lass mir dir etwas sagen. Der Teufel kann auch das Übernatürliche kopieren, aber er kann die Liebe nicht kopieren. If our desire for signs and wonders and miracles are not motivated by love, we are in danger. Wenn unser Verlangen nach Zeichen, Wunden und Übernatürlichem nicht von Liebe motiviert ist, sind wir in Gefahr. I find it incredibly challenging. Ich finde es äußerst herausfordernd. That John says the difference how you can distinguish a child of the devil and a child of God is by how they act. Dass Johannes sagt, dass der Unterschied zwischen einem Kind des Teufels und einem Kind Gottes darin besteht, wie sie handeln. Not how by many times a week you go to a building. Nicht darin, wie oft man pro Woche in ein Gebäude geht. Not how much money you put into an offering basket. Nicht darin, wie viel Geld man in einen Opferkorb legt. But whether you act righteously and whether you love your fellow brother and sister. Sondern darin, ob man rechtschaffen handelt und ob man seine Glaubensgeschwister liebt. Let these words challenge you. Lasse dich von diesen Worten herausfordern. I'll see you tomorrow. Bis morgen.